Mittagspause, Frühstück, Lunch Break. Hört uns denn jemand nun endlich? Ja, schönen guten Tag in dieser Mittagspause im Programm von Radio Blau. In der heutigen Ausgabe hört ihr was über den Schriftsteller Heinrich Wiegand, der ein Leipziger Autor war, der zwischen 1895 und 1934 gelebt hat und davon auch den größten Teil in Leipzig. Da hören wir einen Text über die Großmarkthalle in Leipzig, den er im Jahr 1931 geschrieben hat. Die Großmarkthalle, auch heute bekannt unter dem Namen Kohlrabi-Zirkus, auch als Kulturort, war damals eben noch ganz den Früchten und Gemüsen gewidmet und auch noch relativ am Stadtrand gelegen, wie der Autor da auch erzählt in diesem Text. Gleichzeitig weist er so ein bisschen auf die Probleme der damaligen Zeit hin, des Jahres 1931 mit der Weltwirtschaftskrise, wo viele Menschen sich auch dieses Obst und Gemüse gar nicht leisten konnten. Ja, da hören wir den Text, der wurde damals in der Leipziger Volkszeitung veröffentlicht. Und außerdem hören wir aber noch was, denn gestern war ein wichtiger Gedenktag, nämlich der Internationale Tag gegen Homo- und Transphobie. Am 27. Mai ist der immer. Und da hören wir noch ein Gespräch über ja, so ein Zusammendenken von queerer Identität und queerer Sexualität und dem Holocaust. Und das hören wir in einem Gespräch mit der Historikerin Anna Heikova, die ist Professorin für Geschichte an der University of Warwick. Und ja, da hören wir im Gespräch etwas über ihre Erkenntnisse und Erfahrungen bei der Erforschung queerer Geschichte des Holocaust. Außerdem hören wir aber auch noch Musik in dieser Sendung. Und da hören wir etwas von der Musikerin Brigitte Fontaine. Tu vois, je meurs déjà. quoique ton cœur bat. Chaque fois que ton cœur bat, tu meurs et tu m'oublies. Chaque fois que mon cœur bat, hören wir noch Teil 2 meiner kleinen Einführung in Leben und Wirken von Heinrich Wiegand, den ich gestern schon kurz vorgestellt hatte. Wie gesagt, ein Leipziger Autor, der zwischen 1895 und 1933 in Leipzig gelebt hat und auch geschrieben hat für die Leipziger Volkszeitung unter anderem, aber auch für andere Zeitschriften, für linke Zeitschriften, für die Zeitschrift Kulturwelle zum Beispiel, des Arbeiterbildungsinstituts hier in Leipzig. Und er hat 1931 einen Text geschrieben über den Leipziger Großmarkt und den wollte ich euch jetzt vorlesen. Ein Riesenstillleben. Die Stadt lag noch unbelebt. So still ist sie in den dunkelsten Abendstunden nicht, wie des Morgens zwischen 4 und 5. Unsere Schritte und das Aufstoßen unserer Stöcke hallten seltsam laut. Wir entdeckten Neues an Häusern und Gärten, so klar erscheinen die Konturen tagsüber nicht wie im ungestörten Licht und der unabgelenkten Aufmerksamkeit der Morgenfrühe. 2 Schutzleute, 2 Wandervögel, eine seltsame alte Frau mit schlohweißem Haar und einem Kopf wie Franz Liszt, eine Nutte und ein platternarbiger Herumtreiber. Das war alles, was uns begegnete. Aber von Zeit zu Zeit überholte uns ein Pferdchen oder ein Auto mit Gemüsefracht. Sie hatten dasselbe Ziel wie wir. Auf der Kurprinzstraße kamen die ersten Straßenbahnen und auch sie fuhren zur Großmarkthalle hinaus. Transportwagen mit Körben und Säcken beladen, uns nahmen sie nicht auf. Der weite Raum um die mächtige Halle war der lebendigste Ort von Leipzig zu dieser Stunde. Gefährt bei Gefährt. Und jeden Augenblick kamen neue an. Heerbringer und Abholer, Automobile aller Art, dreirädrige darunter von merkwürdiger Konstruktion, Leiterwagen, Kastenwagen, Handwagen. Hier sah man, es gibt noch Pferde in der Welt. Wohlgenährte und dürre, kraftvolle und ausgediente. Ein Schimmel mit vielfach gewinkelten Beinen war das Zerrbild eines Pferdes. Die einen hatten den Futtersack um, die anderen einen Haufen Klee vor sich. Es war ein großes Pferdefrühstücken im weiten Gelände zwischen den östlichen und südlichen Vororten. Die Türme der Stadt schienen weit entfernt im blassen Licht. Zwischen ihnen und uns lagen die bunten Flecken der Kleingärten, hinter uns Kliniken, Ausstellungsgelände, viele offizielle Gebäude wie Gehöfte verstreut. Es ist die Stelle Leipzigs, wo die Merkwürdigkeit der Stadt die übrig gebliebenen großen Flächen von Wiese, Feld und Wald zwischen den Strahlen der Vorstadtkomplexe, pointiert wird durch das hineingesprengte Mosaik großer isolierter Bauanlagen. Um 6 wurde die Halle für die Käufer geöffnet. Es war noch eine halbe Stunde bis dahin und darum jetzt die Kantine voll Gedränge und Lärm. Der Geruch von Würsten, die auf dem Roster brieten, zog kräftig durch die Düfte von Dill und Bohnenkraut und Majoran. Die Gärtner und Gemüsezüchter, die in der Halle keinen Platz mehr erhalten hatten, breiteten Gurken, Birnen, Tomaten und Pfirsiche im Lichte der Morgensonne aus. Wir lasen die Aufschriften an den Wagen aus Thüringen und der Provinz Sachsen kamen sie weit her. Sie mussten noch früher als wir sich auf den Weg gemacht haben. Wir verweilten in den Ecken, wo die Pferdchen den Thymian, der durch den Zaun hinüberwuchs, zupften. Wir sahen dem eiligen Ausladen und Wegschaffen an der langen Verladerampe zu. Oft mussten wir rasch zur Seite springen vor dem Ansturm neuer Vehikel und viele starrten uns an und lachten wohl auch über uns, weil wir im hetzenden Betrieb, im Rufen und Schleppen, Auspacken und Aufbauen die einzigen Bummler und Genießer waren. An den Rändern der Wagenburg standen Wagen, die auf die Abfälle warteten. Oben, mitten im Abfall, nahm ein Mann beschädigte Körbe, Kästen und Kartons, Papier, Stroh, Blätter und Strünke entgegen. Der Junge, der ihm zureichte, kam nimmer zur Ruhe und immer höher wuchs der Haufen der Überreste. Die Ratswächter an den Eingängen verließen ihre Plätze. Leere Körbe auf den Schultern, Säcke in der Hand schoben sich die Truppen zu vielen Toren in die Halle hinein. Die Stände sind hier wie Käfige, deren Tür geöffnet ist. Käfig an Käfig und dazu freie Stände, wo nur die Körbe lagern oder auf einem Sackteppich der Berg der weißen und schwarzen Rettiche steht. Handwagen rattern vorüber, manchmal auch ein kleines Lieferauto. Der Haupteingang wogt um diese Stunde mehr von Menschen als jemals die Verkehrszentren der Stadt. Ununterbrochen tönt die Kette der Vorsichtrufe. Das Licht ist ein Gemisch von Dämmer und Helle. Durch 100 Fenster dringt es aus vielen Richtungen und Höhen herein. Nur in wenigen Käfigen fehlt das Schild. An Privatpersonen wird nicht abgegeben. Gemüsehändler gehören nicht zu den Privatpersonen. Wer in Mengen kauft, ist kein Privater mehr. In der Mitte des Labyrinths entstand mit Zuckerwaren und Schokolade, wohl für den Mundbedarf der Aussteller bestimmt. In einer Ecke ein paar Händler mit Würsten und Schinken, mit Heringen und Konserven, eine Ausstellung von kräftigen Bauernkäsen, die mit dem Schilde neckt, esst Käse und ihr werdet hübsch. Alles andere kommt aus Feldern und Gärten. Gelb und Zinnober, der Möhren ist zur Mauer errichtet. Gelb und Zinnober der Möhren ist zur Mauer errichtet, umfilzt von Wurzelfasern wie von einem Kreisenbarte. Dunkelgrün mit weißen Lichtern glänzen die glatten Gurken, violett der Kohlrabi, bunt aus grünem Gestrück die Bündel kleiner Suppenkollektionen. Immer wieder dazwischen das Goldgelb des Dills, zierlich und luftig, die prunkenden Tomaten, die tiefblauen Pflaumen, die unbenennbaren Farben von Birnen, Mirabellen und Äpfeln, gleitend vom Grün zum Dotter und Ocker und Purpur. Pfirsiche wie samtige Frauen nacken mit etwas Karmin geschminkt und an den Rändern der Halle ein paar Blumen. Sie erscheinen in dieser Umgebung von Erdfleischigkeit, die 100-mal zum Beißen lockt, als die immaterielle Schönheit jenseits von Bekömmlichkeit und Vitamin, absichtsloser noch als Gedichte und Bilder, nur zur Freude gewachsen. Es lagen Dinge da, die wir in den Läden jetzt nicht mehr sehen, Raritäten der Jahreszeit. Selleries in der Farbe von Caput Mortuum, lackfarbene Kirschen und Radieschen, weiß und rot wie Schneewittchen. Dann brachen die Tropen ein mit Bananen und Ananas. Und wir hätten nichts dagegen, wenn die braunen Zapfen der Ananas so populär wären wie die handlichen Bananen. An den Käfigen lasen wir italienische und spanische Namen, an den Stehpulten notierten kleine schwarzhaarige Südländer, und wenn sie nicht da stünden, könnten wir uns in den Zitronen wie in einem Heuhaufen wälzen. Die Mädchen, die sie vor kurzem pflückten, sahen anders aus als die kräftigen, geldtaschengeschmückten Frauen mit den schwingenden Hüften, die nun die Körbe auf den Schultern hoben. Eine Tochter sah ich dabei, die hatte noch gar keine Hüften, aber den resoluten Gang der Frauen schon erworben. Durch die Sinfonie der Farben wehte der Zusammenklang der Gerüche. In mancher Ecke gab es neue Dominanten, da verdrängte der Dill die anderen, dann wurde alles von der Zitrone aufgesogen. Und einmal stießen vier dicke und hagere Männer mit blauen Schürzen und Mützen so kräftige Tabakswolken in die Luft, dass sie Kürbisse und Melonen verschleierten. In tausend Hallen, auf tausend Märkten entfaltet sich zur nämlichen Stunde das gleiche Bild. Alltäglich triumphiert in Farben, Fleisch und Düften der überwältigende Reichtum der sommerlichen Erde. Ausgebreitet, bedient von tausend tätigen Menschen, harrt er in sicherer Pracht, die Städte zu ernähren. Alltäglich verfaulen ungeheure Lasten von seinen Gütern, wie oft werden Hekatomben ungenützt vernichtet, und dennoch hungern Hunderttausende. Und waren wir fröhlich im Anblick der Fruchtbarkeit und dachten an den delikaten Geschmack einer Suppe, in der die Extrakte von zwei Dutzend kräftiger und feiner Gemüse und Würzen brodelten, so entließ uns nun der Kontrast der vollgebotenen schreienden Üppigkeit zur schreienden Disharmonie der menschlichen Zustände, die der Blick auf gereizte, verbitterte Kehrfrauen jäh in uns zurückrief, wieder mit jenem Druck, der uns alle heute quält, der nur flüchtig weicht und einmal unerträglich geworden, dazu führen muss, dass die Lust am Garten der Erde nicht mehr getrübt wird durch die Masse derer, die vor den Zäunen darben. Tja, das war ein Text von Heinrich Wiegand vom 23. August 1931. Das stand in der Leipziger Volkszeitung. Der Autor war auch ein bemerkenswerter antifaschistischer Kämpfer, Sozialdemokrat in Leipzig der 20er Jahre, Autor und ja Musikkenner auch, Theaterkritiker und auch Schriftsteller. Er hat versucht dann 1932 noch einen Roman unterzubringen bei einem der Verlage, aber das war damals schon sehr schwierig und ist nicht gelungen. Er ist dann ins Exil gegangen, 1933 im März nach Italien und ist dann aber im Januar 1934 gestorben. Wie gesagt, Heinrich Wiegand, ein Schriftsteller und Leipziger, der wieder zu entdecken lohnt. Von ihm ist erschienen am schmalen Rande eines wüsten Abgrunds im Nebenstedt Verlag und außerdem gibt es aber auch noch ein Buch über ihn von Klaus Petzold, das heißt Heinrich Wiegand, Leipziger Sozialdemokrat, Publizist und Freund Hermann Hesses. Jetzt hören wir noch etwas Musik. J'ai 26 ans, mais seulement 4 d'utile. Je ne comprends rien à rien. J'ai peur des papillons. Mon père est mort à la guerre. Quand j'étais petite, j'avais un gilet en angora rose qui s'arrêtait avant les côtes flottantes. Les vieux messieurs m'aimaient beaucoup. Je ne crois pas à l'expérience. Je me méfie des endroits clos. Je ressens la paresse comme une maladie. J'aime les rivières jaunes. Il faut te dire que j'ai derrière l'oreille un coin de peau extraordinairement doux, que j'aime les laitages et les bananes très mûres. Je souhaite toujours qu'un ouragan m'emporte. C'est pourquoi je me suis attachée sur ce fauteuil avec des sangles de vélo. J'aime toutes les histoires qui commencent par « Il était une fois ». Avant les garçons me frottaient toujours les oreilles. Une fois j'ai vu des chars blindés sur l'avenue d'Orléans. J'aime les rengaines d'amour et les frites me font pleurer. Sur l'eau, les bateaux me suivent. Im Folgenden wollen wir uns ein bisschen genereller der Frage widmen, wie virtuelle Erinnerung und Gedenken an Opfer und Überlebende und Umgang mit NS-Verfolgung und Holocaust funktioniert und was dabei oder wessen dabei gedacht wird und was vielleicht auch fehlt insbesondere. Und dazu haben wir jetzt am Telefon die Historikerin Anna Heikova von der University of Warwick. Hallo Anna. Guten Tag. Schön, dich zu sprechen. Schön, dass du Zeit für uns hast. Immer. Toll. Anna, du hast in den letzten Tagen und Wochen verfolgt, was so alles im Netz läuft. Unter anderem hast du dir zum Beispiel am 20. April in England die Yom HaShoah Virtual Education Series angeguckt. Vielleicht können wir das mal so als Beispiel nehmen. Was war denn das für ein Tag? Was war zu sehen und zu hören? Yom HaShoah ist der israelische Gedenktag an den Holocaust. Es ist an dem 21. April. Ich glaube, es begann an den 20. abends, weil das von Sternenaufgang bis zum Sternenaufgang geht. Ich glaube nicht, dass man das ganz gut als Beispiel nehmen kann für die virtuellen Gedenkfeiern. Es ist schon sehr spezifisch für England, weil das Gedenken und die Arbeit der Gedenkstätten und der Erwachsenenbildung zwischen Deutschland und Großbritannien sehr unterschiedlich ist. Ich finde die Arbeit der deutschen Gedenkstätten im Großen und Ganzen hervorragend, politisch informiert. Sie fürchten sich nicht davor, schwierige Fragen zu stellen, und sie behandeln ihre Zuhörer, ihr Publikum als kluge, denkende Leute. Und das ist hier in England anders. Es wird auch nicht staatlich gemacht, sondern es wird von diversen Charities und Vereinen gemacht. Im Großen und Ganzen finde ich die Erwachsenenbildung und die diversen Veranstaltungen zum Holocaust hier in England ein bisschen enttäuschend. Es ist oft sehr konservativ. Es ist unglaublich jüdisch. Es wird nicht über verfolgten Gruppen gesprochen, die vielleicht Christen waren, also Juden oder Leute, die von jüdischer Herkunft waren, aber Christen waren, über die sogenannten Mischlinge und schon gar nicht über die marginalisierten Gruppen. Gerade in Hamburg, weiß ich, es ist bei euch ein großes Thema, die sogenannten Berufsverbrecher oder Asozialen. Und wenn man sich den Inhalt hier in England anschauen würde, würde man überhaupt nicht wissen, dass es das als Thema gibt. Es ist so ein bisschen wie vor 40 Jahren, aber halt viel verbreiteter. Und das finde ich enttäuschend und das versuche ich, soweit ich kann, auch ein bisschen zu hinterfragen. Bevor wir inhaltlich jetzt darauf kommen, vielleicht nochmal zur Frage, wie findest du das denn, weil wir das auch gerade schon mit Andreas Eresmann im letzten Interview hatten, wie findest du es denn, zu Hause vor dem Computer zu sitzen und solche Veranstaltungen zu verfolgen? Also wärst du eigentlich lieber körperlich real da oder war das so in Ordnung für dich oder hat das sozusagen auch einen positiven Effekt? Also ich antworte zweifach, einmal als Wissenschaftlerin und einmal als ich Privatperson. Als Wissenschaftlerin finde ich es ganz gut, weil ich mir denke, viele Leute, die es vielleicht nicht schaffen würden, auch wegen Kindern oder auf anderen Verpflichtungen, können sich das zu Hause anschauen. Gleichzeitig, wer hat schon Zeit davor, einige Stunden davor zu sitzen? Ich merke allerdings auch von Social Media, dass Leute viel mehr Zeit vor dem Internet verbringen als sonst. Ich als Privatperson, für mich ist es so meine Sache nicht. Aber das liegt auch daran, dass für mich Gedenken eine sehr private Sache ist. Ich gehe zu den Jahresveranstaltungen nur, wenn ich, also ich will nicht sagen, wegen der Arbeit muss, aber ich und meine Familie gedenken an die Leute aus unserer Familie, die verhaftet waren oder die ermordet worden sind. Das ist schon für uns eine sehr private Sache und ich will es alleine machen. Die Reden und Videobotschaften, die jetzt bei diesen Gedenkveranstaltungen zum Teil dort gezeigt werden, also einerseits natürlich von Gedenkstätten mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von vor Ort, aber dann eben auch von Politikerinnen, aber vor allen Dingen von Überlebenden, von Angehörigen, die sind ja oft aus den privaten Räumen aufgenommen worden. Die sind sozusagen, die Leute sind in irgendwelchen Privatorten, im Zweifel in ihren Wohnzimmern. Wie findest du das? Was hat diese Privatheit für dich für einen Effekt? Es macht das Ganze viel menschlicher und es macht den Inhalt für mich etwas genuiner. Also man sieht damit die Körperlichkeit und man sieht, dass es für die Menschen auch wirklich etwas ist, was sie bewegt. Denn sie könnten auch sagen, wir müssen es anders organisieren. Ich sehe es auch an der Universität, wenn wir irgendwelche Gespräche haben oder Committees und man sieht die Kollegin plötzlich in ihren Traininganzügen in dem Wintergarten. Also ich fühle mich mit den Leuten viel verbundener und ich finde es gut, dass es so gemacht wurde, denn es ist nicht eine Arbeit wie jede andere. Kommen wir mal zu der Eingangsfrage. Du hast eingangs gesagt, oder deine Eingangsantwort, du hast eingangs gesagt, bestimmte Gruppen fallen aus dem Gedenken weitgehend raus, also insbesondere in England. Und du hast auf Twitter kritisiert, dass zum Beispiel das ganze Programm des Yom HaShoah Virtual Education Day nicht eine einzige Veranstaltung zu Gender, zu Frauen oder zu queerer Geschichte des Holocaust angeboten hat. Wie kann man sich das denn erklären? Also eigentlich gibt es doch inzwischen eine wachsende Auseinandersetzung und eine lebhafte Forschung zu diesen Themen. Ja, also das ist jetzt etwas, muss ich länger ausführen. Ich habe schon erwähnt, dass die Organisation der diversen Charities und Interessengruppen in Großbritannien deutlich konservativer ist als in Deutschland oder generell in Mitteleuropa. Es gibt keinen Dachverband der jüdischen Gemeinden hier in Großbritannien. Die Jewish Federation, die für die bestimmten jüdischen Gruppen spricht, spricht auch nicht für alle und sie ist recht konservativ. Und das ist auch problematisch. Es gibt bestimmte Gruppen, wie zum Beispiel Judas, eine linke jüdische Gruppe, die das kritisieren. Das ist auch mit der Hintergrund aus meiner Erfahrung. Es ist zum Beispiel die Association for Jewish Refugees, eine große Holocaust-NGO hier in Großbritannien, die dadurch, dass sie die vielen Holocaust-Überlebenden und Kindertransporterkinder vertritt, auch über größere Fördersummen verfügt. Und die Association for Jewish Refugees ist im Großen und Ganzen ein relativ konservativer Körper. Ich habe es vor eineinhalb Jahren erfahren, als ich zusammen mit meinem Kollegen und Freund Martin Schmuck eine gar nicht so große Summe beantragt habe für das Gedenken an die weiblichen jüdischen Sozialarbeiterinnen, beantragt habe an Leute wie Marie Schmolke und andere. Und AJR hat uns sogar ermutigt, dass wir das beantragen, aber danach waren sie etwas erstaunt, dass es um Frauen und Holocaust gegangen ist, um das systematische Ausradieren von weiblichen jüdischen Organisatorinnen. Und deswegen wurden wir abgelehnt, denn es ging auch darum, dass in dem Beirat niemand wusste, weswegen Frauengeschichte im Holocaust wichtig ist. Und Ich muss sagen, Regina, so wie du das hier sagst, war ich etwas erstaunt, denn ich hätte nicht gedacht, dass man 2018 noch beweisen muss oder ernst beweisen muss, weswegen Frauengeschichte im Holocaust wichtig ist. Aber das war für mich so ein bisschen ein Wake-up-Call. Und so war ich letzten Endes nicht erstaunt, dass es so war, aber dass all die Veranstaltungen, ich habe es aufgezählt, es waren über 30 Veranstaltungen, dass es dermaßen sanitized, wie sagt man das? Wie sagt man das? Bekomme ich auch gerade nicht drauf. Aber ich glaube, bereinigt die Hörerinnen war, sprechen auch Englisch. Ja, dass es so dermaßen bereinigt war von allen Inhalten, die einigermaßen politisch oder aktuell sein konnten, dass es alles so war, dass es bloß keine Feder aufreibt, nichts über Frauen, nichts über marginalisierte Gruppen, nichts über Juden, die sich vielleicht links verstehen, nichts über bewaffneten Widerstand, auch gar nichts über Medizin, was wirklich schockierend ist, denn hier in Großbritannien haben wir fantastische Historikerinnen und Historiker wie Paul Weindling, die sich mit Medizin und Holocaust beschäftigt haben. Wir sind nun mal in der größten Pandemie der Welt seit der spanischen Grippe. Und dass man überhaupt nichts über die jüdischen Ärzte oder Euthanasie oder was auch immer macht, das ist wirklich schockierend. Und ich habe es auch gemerkt in meiner Arbeit, also ein Teil meiner Arbeit richtet sich an Frauen und queere Geschichte im Holocaust. Und gemessen an meinen Erfahrungen in Nordamerika oder Tschechien oder Deutschland, werde ich viel seltener angesprochen, damit ich vielleicht einen Gästevortrag irgendwo in Großbritannien halte. Es war eine der letzten Sachen, die ich gemacht habe, bevor wir in den Lockdown gegangen sind. Ich hielt einen Vortrag über queere Geschichte des Holocaust in Huddersfield, dann im Holocaust Center da. Und in Huddersfield ist eine ziemlich große Konzentration von Überlebenden und vor allem von zweiter Generation. Da sind Leute, die dem Holocaust-Huddersfield-Zentrum verbunden sind. Und was enttäuschend war, ist, dass niemand von diesen Leuten kam zu dem Vortrag. Alle Leute, die kamen, waren eine LGBT-Gruppe aus benachbarten Städten. Und als die Organisatorin sozusagen ihre Leute gefragt haben, warum kommt die nicht, sagten sie, das betrifft uns nicht, das ist nicht unser Thema. Und ich glaube, das ist auch eine beredte Antwort auf deine Frage, Regina. Du selber forschst ja unter anderem zur Verfolgung, zur nationalsozialistischen Verfolgung lesbischer Frauen. Warum wird gerade dieser Teil der Geschichte, also werden gerade die Schicksale dieser Frauen immer wieder unsichtbar gemacht? Ja. Also ich will hier ein bisschen differenzieren. Ich arbeite nicht spezifisch über lesbische Frauen im Holocaust, ich arbeite über queere Holocaust-Geschichte. Über Verfolgung der lesbischen Frauen wurde in Deutschland schon seit 30 Jahren geforscht. Ich will hier vor allem die Doyen Claudia Schuppmann erwähnen oder die Aktivistinnen wie Ulrike Jans oder meine fantastische Kollegin Laurie Mahelfer. Was ich gemacht habe, als ich gesehen habe, dass auch wenn ich als Historikerin weiß, was alles geforscht worden ist, aber es ist dann doch nicht von der größeren forschenden Team oder Leuten, die zu NS forschen, wahrgenommen worden und schon gar nicht von einem breiteren Publikum, ist, dass ich eine Bibliografie zusammengestellt habe, damit das die Leute besser rezipieren können, denn sehr viel zu Lesben im Dritten Reich ist relativ unzugänglich erschienen. Und das ist gerade jetzt während der Pandemie, wo die Leute nicht in die Bibliothek kommen können, wo die Fanline zu haben, ist es gut, dass man dazu zugreifen kann. Die Bibliografie ist auf sexualitandholocaust.com/bibliography zu finden. Und da sind auch sehr viele Scans, wo ich die Copyrights bekommen konnte. Also ich will eure Zuhörerinnen und Zuhörer ermutigen, davon Gebrauch zu machen und auch das Wort zu verbreiten, dass diese Bibliografie da ist. Zu meiner Forschung über queere Geschichte und den Holocaust. Ich schaue mir gleichgeschlechtliches Verlangen und Beziehungen unter Menschen, die deportiert worden sind, weil sie Juden waren. Und das ist bisher überhaupt nicht erforscht worden. Ich arbeite daran seit vielleicht 4 oder 5 Jahren, weil es eben dieses weit verbreitete Denken gibt, als ob alle LGBT-Leute, die verfolgt worden sind wegen ihrer sexuellen Orientierung, nicht Juden waren. Und als ob alle Juden straight gewesen, also heterosexuell gewesen wären. Und das stimmt so nicht. Niemand oder kaum jemand von den Forschenden über die Verfolgung von LGBT-Leuten hat sich Juden angeschaut, die in den KZs und Ghettos eine konsensuelle, aber manchmal auch nicht konsensuelle Beziehung mit jemandem des eigenen Geschlechts entwickeln und umgekehrt. Es liegt auch damit zusammen, dass sogar heute 2020 homosexuelle Identität und gleichgeschlechtliches Verlangen immer noch stigmatisiert wird. Und das sehe ich auch an den Reaktionen zu meiner Forschung, wo ich manchmal auf Social Media Leute sagen, das ist politisch korrekter Unsinn oder die Frau ist ein Monster, sie sollte sich schämen. Homosexuelle Identität ist eine private Sache und es gehört darüber nicht geschrieben zu werden. Nun, Regina, stell dir vor, jemand würde sagen, jüdische Geschichte oder jüdische Identität ist ein privates Thema, darüber sollte nicht geschrieben werden. Dazu gäbe es einen riesigen Aufschrei und mit gutem Recht. Forschende, die sich mit sexueller Gewalt beschäftigen, haben, glaube ich, auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Und es geht darum, dass ich mit anderen Leuten auf meinen Schultern trage, dass ich die Legitimität des Themas aufbaue. Ich habe insofern eine privilegierte Position, aus dass ich Associate Professor bin. Ich habe eine feste Stelle in England und wir haben bis zu einem Punkt akademische Freiheit. Aber ich werde nicht lügen, es ist manchmal auch ein steiler Weg und wenn es dann passiert, dass bestimmte Kolleginnen zu den Themen forschen, die ich erst für sie ermöglicht habe und die meine Arbeit dann nicht rezipieren, das finde ich manchmal bitter. Was müsste man denn tun oder was würdest du dir für die Zukunft wünschen? Also da tatsächlich dieses Forschungsfeld einerseits ja aufzumachen, aber wie kann das mehr in den Mainstream kommen oder was wäre deine Vorstellung? Mhm. Ich würde mir wünschen, dass Geschichte der Sexualität und Geschichten von sexuellen Minderheiten und überhaupt von marginalisierten Themen mehr wahrgenommen werden als nicht nur ein legitimes Thema, aber sondern auch ein spannendes Thema. Es sind oft die Sachen, die stigmatisiert werden, die uns auf Inhalte aufzeigen, die von besonderer gesellschaftlicher Relevanz sind. Ich würde mir wünschen, dass wenn ich über Sexualität auf einer Tagung spreche, dass die Kollegen nicht kichern und sich darüber nicht lustig machen. Ich würde mir wünschen, wenn ich über sexuelle Gewalt spreche, dass ich nicht sehe, wie die männlichen Teilnehmer zu Handys greifen und einfach auch wegschalten. Ich würde mir wünschen, dass gerade wenn es um die Gedenkfeiern geht oder neue Ausstellungen, dass sich Leute nicht fürchten, auch auf schwierige und ambivalente Themen aufzuzeigen. Das finde ich, das wird in Deutschland schon ganz gut vorgemacht. Aber in vielen anderen Ländern, hier in England oder in Tschechien, ist es deutlich schwieriger. Und vor allem wünsche ich mir, dass sich die Leute nicht fürchten, auch für schwierige und ambivalente Geschichten Platz zu machen. Das heißt nicht, dass wir dann über die Opfer urteilen, aber das heißt, dass wir Platz machen für ein besseres Verständnis für die letzten Jahre und Monate von Leuten, bevor sie umgebracht worden sind. Und das macht sie eben menschlich. Wo findet denn eigentlich oder findet wie und wo queeres Gedenken statt oder Gedenken an queere Menschen? Ich finde die Initiative für Gedenken an die lesbischen Frauen, die sogenannte Gedenkkugel-Initiative, hat fantastische Arbeit geleistet, jetzt im Zusammenhang mit Ravensbrück und Befreiung von bestimmten ehemaligen Außenlagern. Und wenn man auf Facebook ist, die haben eine ziemlich rege Facebook-Präsenz. Gerade die Gedenkstätte Ravensbrück hat auch gute Posts gemacht. Neulich ging es um Nadine Hwong, eine lesbische Frau, die Widerstandskämpferin war, auf die Arbeit von der wichtigen französischen Lesbenhistorikerin Suzette Robichon aufgebaut worden ist. Das heißt, es gibt hier jetzt auch Platz dafür, aber wie man auf Englisch sagt, the more the merrier. Ich finde, wenn heute Aktivistinnen und Geschichtsinteressierte zuhören, Inzwischen haben wir fast alle Zugriff auf Social Media. Es muss nicht groß und Prestige sein, wenn man die Geschichten teilt, die man kennt und das postet. Und ich finde, es ist als Historikerin auch wichtig, dass man auf Quellen verweist und sagt nicht, das habe ich mir alles selber herausgeforscht, sondern hier baue ich auf Arbeiten von den oder den Leuten weiter. Dann lesen es auch die Bekannten, die vielleicht sich dafür nicht interessieren würden. Und das finde ich, das erweitert die Horizonte von den Lesenden ungemein. Ja, vielen Dank an dich. Wir sind leider, es gibt, glaube ich, viel da weiterzureden, auch über so Initiativen. Aber an dieser Stelle sind wir erstmal am Ende der Sendung angekommen. Insofern vielleicht noch ganz kurz. Du hast eben schon die Bibliografie erwähnt, die du zusammengestellt hast. Wir werden den Link auch auf jeden Fall auf der unserer Webseite revolte.blogspot.eu verlinken, sodass man dort auch hinkommen kann. Hast du sonst einen Tipp für Hörerinnen und Hörer, die sich genauer über Gender, queere Geschichte im Holocaust informieren wollen? Auf die Gefahr hin, unbescheiden zu klingen, ich habe vor eineinhalb Jahren einen Aufsatz geschrieben für Außenpolitik und Zeitgeschichte. Und da habe ich Verweise auf viele andere Sachen. Ich schicke dir den Link und ich finde, wenn man Lust hat, einen 4000 Worte langen Essay zu lesen, ich habe es für die breite Öffentlichkeit gelesen, es geht sowohl um Frauen als auch um Männer und die Marginalisierung von dieser Geschichte. Und das finde ich, das ist mir ganz gut gelungen, wenn ich es als Autorin sagen darf. Unbedingt, unbedingt. Ich würde sagen, vielen Dank. Das wird ein großes weiteres Lesevergnügen. Und erstmal dir noch einen schönen Tag. Monsieur le chef de gare. Monsieur le chef de gare de la tour de Carole. Vous étiez très pâle à 7h du matin. Vous aviez les paupières froissées. Et ça n'avait d'importance pour personne au monde. C'est une chose horrible et normale. Descendu 4 stations avant et je ne vous verrai jamais. Comprenez-vous combien ce mot est cruel et combien il est nul en ce qui nous concerne, vous et moi? en traversant la voie. Le gilet sur des papiers tristes et normaux, alors que moi j'étais déjà dans les montagnes et je vous avais déjà oublié. Et le fait que je ne vous ai jamais vu n'y est pour rien et n'excuse rien. Dass Jörg von Radio T mit Heiko Hilker, der im MDR-Rundfunkrat mit drin sitzt, über den neuen Rundfunkstaatsvertrag geführt hat. Kannst du vielleicht erstmal ganz kurz erzählen, was der Rundfunkstaatsvertrag leisten soll? Dabei liegt ja die Verantwortung für den Rundfunk, für die Medien in den Ländern. Die Verantwortung bleibt ja bei den Ländern. Der erste Rundfunkstaatsvertrag wurde 1991 verhandelt, trat zum 1. Januar 1992 in Kraft. Und er diente dazu, im Wesentlichen den Bereich des privaten Rundfunks und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu regeln. Und dort insbesondere den Bereich von Radio und Fernsehen, weil Telemedien, wie es im Staatsvertrag heißt, oder eben entsprechende Internet- und Online-Angebote, gab es zum damaligen Zeitpunkt nicht. Und was wir feststellen können, ist, dass über die Jahre hinweg es immer wieder sogenannte Rundfunkänderungsstaatsverträge gab. Mittlerweile existieren davon 23. Zu diesen 23 Rundfunkstaatsverträgen muss man berücksichtigen, dass denen die Länder verhandeln, im Wesentlichen die Landesregierung, und dass eine Änderung nur möglich ist an diesem Staatsvertrag, wenn dort alle Länder dem zustimmen. Sobald ein Land, eine Landesregierung oder ein Länderparlament, ein Landtag dem nicht zustimmt, ist eine entsprechende Änderung des Rundfunkstaatsvertrages hinfällig. Das war vor circa 10 Jahren zum Beispiel einmal der Fall, als es um Veränderungen im Bereich des Jugendmedienschutzes ging. Mittlerweile gibt es 23 Rundfunkänderungsstaatsverträge, und in der Debatte in den Landtagen ist derzeit der sogenannte 24. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, so nenne ich ihn. Offiziell heißt er Medienstaatsvertrag, also es wird versucht, dort einen neuen Wurf zu machen. Wann wird der neue Rundfunkstaatsvertrag, Medienstaatsvertrag entschieden, und was soll geändert werden? Die Ministerpräsidenten haben sich schon geeinigt, hatten gemeinsam, also mit 16-0 Stimmen, entsprechende Änderungen an dem alten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vorgenommen. Eine Änderung ist ihn eben Medienstaatsvertrag zu nennen, und er ist derzeit in den Parlamenten, muss dort abgestimmt werden, damit er bis zum Jahresende entsprechend in Kraft treten kann. Es gibt mehrere wesentliche Bereiche. Eine ist, sage ich mal, die Namensänderung. Es ging eben darum, es sollte den Anspruch deutlich machen, dass nicht nur Radio und Fernsehen reguliert werden und unter den Dach eines Staatsvertrages fallen, sondern auch die neuen Online-Angebote mit darunter fallen. Da wird dann gesprochen zum Beispiel von Medienintermediären, von Medienplattformen, von Benutzeroberflächen, die ja auch alle Medienangebote mit anbieten. Und die Aufgabe des Rundfunkstaatsvertrages, aber auch jetzt des Medienstaatsvertrages, ist es dafür zu sorgen, dass es eine Medienvielfalt gibt, also eine Vielfalt von Anbietern und Angeboten, die auch an die Nutzerinnen und Nutzer herangetragen werden können. Und deshalb wurde schon vor über 7 Jahren darüber diskutiert, dass man vom Rundfunkänderungsstaatsvertrag zu einem Medienstaatsvertrag übergehen muss. Es wurden bestimmte Anforderungen artikuliert. Es hieß also, wir brauchen eine Medienordnung auf der Höhe der digitalen Zeit. So sagte der damalige regierende Bürgermeister von Hamburg, Olaf Scholz, ein sogenanntes Same-Level-Playing-Field. Das heißt, dass die Anforderungen an private Sender, an öffentlich-rechtliche Sender nicht höher sein sollen als zum Beispiel an solche Plattformen wie Google, Facebook und andere, deren Angebote ja auch Beiträge zu Meinungs- und Willensbildung leisten. Und es war die Frage, reguliert man die Ansprüche nach unten oder nach oben? Im Wesentlichen ist es dazu gekommen, dass einzelne Angebote aus dem Internet, also sogenannte Medienintermediäre, das sind dann Suchmaschinen, soziale Netzwerke, Bloggingportale oder Newsaggregatoren mit aufgenommen werden, dass Medienplattformen mit unter die Regulierung fallen. Also das sind zum Beispiel solche Angebote wie Entertain von der Deutschen Telekom oder auch die sogenannten Benutzeroberflächen, die es zum Beispiel bei den Smart-TVs gibt, also bei Fernsehern, die auch einen Internetanschluss haben, einen USB, einen WLAN-Anschluss und dann ermöglichen, auf weitere Angebote zuzugreifen. Da war es vor allen Dingen den Rundfunkanbietern, also den Radio- und Fernsehanbietern in Deutschland wichtig, dass dort ihre Angebote nicht unter ferner Liefen laufen, sondern möglichst präsent mit auf diesen Oberflächen mit sind. Der Rundfunkstaatsvertrag ist ja auch so eine Art Regulierungsmechanismus. Inwieweit haben dazu modernere Formate wie YouTube-Kanäle eine Rolle gespielt oder spielen eine Rolle? Wie ist da die Regulierung zu erwarten? Gibt es überhaupt eine Regulierung? Es gab ja jetzt immer mal Ansätze von einzelnen Landesmedienanstalten, da zum einen Gebühren zu erheben, zum anderen aber eben auf journalistische Auflagen in irgendeiner Weise durchzusetzen. Das wird dann letztlich die Zukunft zeigen, wie stark die Landesmedienanstalten die Möglichkeiten nutzen, die ihnen der Gesetzgeber bietet. Aus meiner Sicht wird es wahnsinnig schwierig sein, dort entsprechend durchzugreifen, weil sie fallen zwar unter eine gewisse Aufsicht, wo die Landesmedienanstalten zum Beispiel Jugendschutzfragen durchsetzen sollen, aber andere Dinge, über die wir immer wieder diskutieren, also die sogenannten Hater-Debatten, Angriffe auf Personen, wo auch Strafrechtstatbestände sind oder die Verbreitung von verfassungswidrigen Inhalten, das ist ja eher eine Frage der Strafgesetzbarkeit. Da sind die Landesmedienanstalten nicht direkt dafür zuständig, da sind dann letztlich die Gerichte für zuständig. Und da geht es ja um die Frage, wie kann ich das verfolgen, wie können dann auch die Gerichte die entsprechenden Urteile mitsprechen. Und von der anderen Seite aus ist zu sehen, inwieweit wird dieses Angebot auch daraufhin beobachtet und eingeschätzt, welchen Beitrag es zur Meinungs- und Willensbildung leistet. Da sind wir dann bei den Fragen der Medienkonzentration. Es gibt seit 10 Jahren im Bereich der Medienpolitik eine Diskussion darüber, dass es neuer konzentrationsrechtlicher Vorschriften bedarf. Warum? Also man möchte nicht, dass einige wenige Anbieter den gesamten Markt abdecken. Früher war eben die Diskussion, darf ein privater Fernsehsender 30, 40 oder 50% des Marktes erreichen? Da waren dann die Grenzen, ca. 25% wurden dort festgelegt. Und jetzt ist ja die Frage, ist es möglich, dass sogenannte neue Anbieter wie Google, Facebook oder weitere, die dann entstehen, einen wesentlichen Beitrag zur Meinungs- und Willensbildung leisten können in der Gesellschaft, weil fast alle nur noch ihre relevanten Angebote nutzen? Und da muss man feststellen, dass das Medienkonzentrationsrecht für diesen Bereich nicht angewandt wurde. Also der Medienstaatsvertrag heißt zwar Medienstaatsvertrag, aber vom Prinzip wurden die Rundfunkregulierung, also die Regulierung für Radio und Fernsehen, ein bisschen um Internetanbieter erweitert. Der gesamte Bereich der Presse, der Printmedien blieb zum Beispiel auch außen vor. Demzufolge kann man nicht von einem Medienstaatsvertrag sprechen. Also die neue Überschrift führt uns da eher in die Irre. Eine Frage noch zum Schluss. Die klassischen Medien, Fernsehen, Radio, sind an journalistische Standards gebunden. Das heißt, sie sind der Wahrheit verpflichtet, wahrheitsgemäße Berichterstattung. Aber es gibt auch starke Auflagen zu Verbindung von Werbung und redaktionellem Text. Das heißt, es muss immer getrennt werden. Nun ist das im Internet scheinbar immer noch nicht geregelt oder nicht erkennbar geregelt. Gibt es da in dem neuen Rundfunkstaatsvertrag zum Beispiel zu beiden Sachen Regulierungsanmeldungen? Es gibt eine entsprechende Ausdehnung der Werberegelung und zwar auf die sogenannten rundfunkähnlichen Telemedien, was ein ziemlich schwieriger Begriff ist. Also was ist erstens dann rundfunkähnliches Telemedium? Man kann jetzt einen Schritt zurücktreten. In den Begründungen zum Staatsvertrag heißt es dann, dass darunter auch journalistisch redaktionell gestaltete Angebote fallen. Und für diese redaktionell gestalteten Angebote, die einen journalistischen Anspruch haben, sollen auch vergleichbare Werberegeln gelten, wie für Radio und Fernsehen bisher gegolten haben. Zumindest wird im Staatsvertrag auf die entsprechenden Paragraphen verwiesen. Der Streitpunkt wird dann allerdings in Zukunft sein, was sind denn journalistisch-redaktionell gestaltete Angebote? Da heißt es dann sehr oft, journalistisch-redaktionell gestaltet ist es, wenn ein Anbieter, zum Beispiel ein Blogger, jeden Freitag zur selben Zeit, also um 17 Uhr, sein Angebot online stellt, dann hat er so etwas wie einen Sendeplan, da hat er einen festen Sendeplatz und wenn er da im Umfeld Werbung schaltet oder auch Product Placement macht, müsste er das natürlich entsprechend kennzeichnen. Die Frage ist nur, werden die Landesmedienanstalten das entsprechend auch umsetzen, weil diese Regelungen werden ausgehebelt für den Fall, dass du weniger als 20.000 Nutzerinnen und Nutzer hast. Wer überprüft also gleichzeitige Nutzerinnen und Nutzer? Hinzu kommt, dass die Landesmedienanstalten jetzt im Zeitraum der Corona-Krise festgelegt haben, dass bestimmte Anforderungen an die rundfunkähnlichen Telemedien, die auch schon ein bisschen im Rundfunkstaatsvertrag benannt sind, nicht gelten. Also dass man dort nicht entsprechende Lizenzen beantragen muss. Und diese Regulierung haben sie bis zum 30.08. diesen Jahres erstmal einfach ausgesetzt, obwohl es entsprechende Anforderungen laut Gesetz gibt. Also es wird die Praxis zeigen, inwieweit dort die Landesmedienanstalt tätig werden und inwieweit sie auch die Möglichkeit haben, auf ausländische Anbieterinnen und Anbieter zuzugreifen. Ich persönlich bezweifle, dass es dort zu einer harten Regulierung kommen wird, weil Rundfunkstaatsvertrag steht zum Beispiel, dass auch bei den privaten Sendern bei den Firmen zum Beispiel 50% des Angebots der Filme aus dem europäischen Raum stammen muss. Das ist bei manchen Fernsehsendern, so zum Beispiel bei ProSieben, schon lange nicht mehr der Fall. Und bisher sind die Landesmedienanstalten nicht dagegen vorgegangen. So kann man nur hoffen, dass die dann mit harter Hand die Möglichkeiten des neuen Medienstaatsvertrages nutzen und das Level Playing Field, dieselbe Ebene für die verschiedenen Anbieter, dann auch wirklich herstellen werden. Ja, das war auch schon wieder die Mittagspause im Programm von Radio Plau. Heute Abend könnt ihr dann noch aktuell hören um 19 Uhr. Und jetzt hört ihr erstmal das Mittagsmagazin von Radio Korax hier im Programm. Erstmal aber noch etwas Musik. Laissez la main tomber encore une fois. Il faudra cesser, il faudra de cesser comprendre de plus en plus de comprendre quelque chose qui recule toujours. Écoute la leçon de ténèbres, écoute la le lundi et le mardi. Et tous les jours pour le lundi et le mardi. Écoute la leçon de ténèbres pour le lundi et le mardi. Et tous les jours de l'heure. Man.